欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Lukas, hast du schon die neue Stellenanzeige am schwarzen Brett gesehen? Nein, worum geht es dabei? Es ist ein Praktikum bei einer Firma, die sich für Umweltschutz einsetzt. Das klingt super. Ich wollte mich sowieso für eine Stelle bewerben. Du solltest deine Bewerbungsunterlagen bald einreichen, denn die Frist läuft nächste Woche ab. Danke für den Tipp. Ich muss nur noch meinen Lebenslauf aktualisieren. Ein guter Eindruck ist beim Vorstellungsgespräch sehr wichtig. Das stimmt. Aber die richtige Formulierung meiner Stärken fällt mir oft schwer. 这段对话非常实用，我们赶快来解析其中的重点。第一句提到 die Stellenanzeige， 也就是真人广告，它出现在 das schwarze Brett， 意思是布告栏。 注意到 Julian 说的是 am schwarzen Brett， 这里的 am 是介系词 an 加上 dem， 这就是一个 dative 的用法，用来表示位置。 没错。接着提到的实习是 das Praktikum， 这家公司致力于 der Umweltschutz， 也就是环境保护。 这里 Julian 用了一个关系从句来修饰公司 die sich für Umweltschutz einsetzt， 这就是主格关系从句，因为 firma 是阴性名词，所以关系代名词用 die。 既然感兴趣 ，Lukas 就要 sich bewerben， 意思是申请职位。他必须尽快 einreichen， 也就是提交他的 die Bewerbungsunterlagen 申请文件。 因为 die Frist， 也就是截止日期快要到了，他还需要更新他的 der Lebenslauf 履历表， 为了在面试时留下良好的 der Eindruck。 印象，这些准备都很重要。注意这里说 beim Vorstellungsgespräch， beim is by 加上 dem， 同样是与格的缩写。 最后 Lukas 提到，对他来说，正确的 die Formulierung， 也就是措辞，是比较困难的部分。 希望这些单字和文法能帮助大家在规划职业生涯时更加顺利。我们下次见。